Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute eine freie Themennacht. Gestern hatten wir ein festes Thema, heute wieder ganz frei und offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir hier live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen sprechen wollt. Wenn ihr das gerne möchtet, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht in eure Mail eure Telefonnummer auch mit reinzuschreiben. Die erste Anruferin heißt Heike und Heike ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Heike. Hallo, Jürgen, hallo. Grüß dich. Hallo, Heike. Um was geht's bei dir? Es geht noch um das Thema Nahtoderfahrung. Ja, also gestern hatten wir das Thema Jenseits und da gab es dann auch schon, ich glaube, einen Anrufer zum Thema Nahtoderfahrung. Ich habe also vor ungefähr 25 Jahren selbst eine Nahtoderfahrung gehabt. Mhm. Was ist da passiert? Ich habe zu der Zeit im Schwimmbad gearbeitet und war abends ja verbotenerweise mit den Kollegen länger noch im Schwimmbad und wir waren schwimmen. Ich habe Kreislaufprobleme bekommen, ein Kreislaufversagen, Herzstillstand. Im Wasser? Im Wasser. Die haben mich rausgezogen, haben mich, wobei ich nicht genau sagen kann, ob die mich in dem Moment, als das Herzversagen war, schon aus dem Wasser rausgenommen hatten. Mhm. Die haben mich dann in den Saniraum gepackt. Das weiß ich, weil ich da dann das Ganze gesehen habe. Und dort hatte ich ja auch den Herzstillstand. Mhm. Ich habe gesehen... Wie lange war der Herzstillstand? Das kann ich dir nicht genau sagen. Und es ist so lange her, dass ich heute auch mich nicht erinnern kann, was die Kollegen gesagt haben. Mhm. Es wird nicht lange gewesen sein. Mhm. Ich denke, vielleicht eine Minute oder so. Es wird wirklich nicht länger gewesen sein. Was hast du erlebt während dieser Zeit? Ich habe mich von oben gesehen. Ich habe mich dort auf dieser Sanitätsliege liegen sehen. Mhm. Ich habe meine Kollegen gesehen, wie sie mich versucht haben, wiederzubeleben. Kannst du dich erinnern, was du dabei empfunden hast, während du dich da unten hast liegen sehen? Einfach nur ein ganz, ganz angenehmes Gefühl. Ich das bin. Keine Traurigkeit, keine Angst. Nein. Der Gedanke, oh Gott, ich bin jetzt tot oder ich sterbe. Nein, ich habe das einfach als Tatsache wahrgenommen, ich liege jetzt dort und habe auch neben mir ein Licht gesehen. Also es war kein Tunnel, dass ich sagen könnte, es war nur ein kreisrundes Licht, sondern seitlich von mir war es heller. Da kann ich mich also auch dran erinnern. Hast du, wenn ich unterbrechen darf, hast du das Gefühl gehabt, dass du in gewisser Weise noch einen, wenn auch geistigen Körper hattest oder warst du einfach nur eine Energiemasse, die nach unten geschaut hat? Ich kam mir nicht als Körper vor. Mhm. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass ich, also denn ich habe mich dort in meinem Körper ja liegen sehen. Genau, du hast nur die Erinnerung, also dass es war du... war mein Bewusstsein einfach, ich habe mich dort liegen sehen. Ja, ja. Na, ich sag, meine Seele war das, die einfach ein Stück erhoben von oben das Ganze sehen konnte. Es ist immer so kurios, da haben wir gestern hier in der Redaktion noch drüber gesprochen, dass die Leute sich immer von oben sehen. Warum nicht von der Seite, warum nicht von unten? Ich weiß es nicht und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Erzähl mal weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Seele auch irgendwo ein Stück aufsteigt, also wie man das so auch landläufig sagt. Das ist sagt, die klassische Vorstellung aus dem Mittelalter also, noch. Ja. Also, ich kann es dir wirklich nicht sagen, aber der Himmel ist ja auch oben. Ja. Na, ja, und früher stellten die Leute sich vor, dass Gott eben auch oben sei und vielleicht resultiert daraus auch diese Vorstellung. Aber erzähl du mal weiter, was du erlebt hast. Für mich überall. ich muss sagen, also ich hatte wirklich also neben mir dieses Licht. Mhm. Und konnte also auf diese ganze Situation runtersehen und wusste einfach, ich kann mich entscheiden, gehe ich in dieses Licht oder gehe ich da jetzt wieder in meinen Körper rein und lebe. Mhm. Also es war mir auch völlig klar, dass ich also in diesen Körper rein kann und dann wieder lebe. Also war ein Moment der Entscheidungsfreiheit da. Ich gehe in das Licht, also in das Jenseits oder ich gehe zurück in den Körper, in das Diesseits. Ja, wobei ich dir nicht sagen kann, dass mir bewusst war, dass ich dann tot bin, im Jenseits bin oder was auch immer dann geschieht. Kannst du im Nachhinein sagen, gut, das ist jetzt sehr lange her, aber kannst du dennoch versuchen, mir vielleicht zu erklären, wie die Entscheidung dann zustande gekommen ist, dass du wieder in den Körper gehst? Nein. Nein. Ich denke, es war einfach dieser Lebenswille. Denn es war ja auch nichts Geplantes. Es war ja nur nicht so, dass ich vorhatte, mich umzubringen oder sonst was und mit dem Leben abgeschieden habe. Das war ein wunderschöner Abend. Wir haben Spaß gehabt. Das war einfach mein Körper, der kurz... Und dann bist du, ist dieses, was dein, was wir mal deine Seele nennen wollen, in den Körper zurückgegangen und das war's von diesem Erlebnis. Ich bin dann wieder zu mir gekommen. Die Problematik an der ganzen Sache war, die Kollegen hatten sich auch nicht getraut, einen Rettungswagen zu rufen. Jetzt sind das ja ausgebildete Schwimmmeister gewesen. Also die haben eine mindestens 3,5-jährige Ausbildung mit einer sehr intensiven Ersthelferausbildung. Die haben ja auch eine Herzmassage gemacht. Ich habe also Jahre später immer noch einen Knacken in den Brustwirbeln davon. Und die haben sich nicht getraut, weil sie Angst hatten. Der Badverwalter war dabei, dass sie Ärger kriegen. Ja, das sind ja tolle Kollegen. Ja, also wir waren alles junge Leute. Der Badverwalter war 28, das war das erste Bad, was er verwaltet hat. Das heißt, ist einfach aber, so. Aber diese Zögerlichkeit der Kollegen hätte unter Umständen dir das Leben kosten können. Ja, natürlich. Ja. Obwohl gezögert, sie haben ja zumindest sofort reagiert und sie haben mich ja beatmet und Herzmassage gemacht und sie wussten ja auch, wie es geht. Wie ging es denn dann weiter? Warst du wieder dann so fit, dass du nach Hause gehen konntest oder musstest du doch in ein Krankenhaus? Zu unserer Schande muss ich sagen, wir waren alle wahnsinnig genug, dass ich dann bei dem Badverwalter zu Hause übernachtet habe, sodass ich noch ein bisschen unter Beobachtung in Anführungsstrichen war. Alles sehr gewagt, ne? Ja, natürlich. So wahnsinnig waren wir. Hattet ihr Alkohol getrunken? Nein. Nein. Wir hatten auch keine Drogen genommen, möchte ich auch dazu sagen. Ja, berechtigte Fragen. Ne? Kann ja sein, dass man dann im Drogenrausch Dinge sieht, die ganz merkwürdig klingen. Ja, nee, also das gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich seit diesem Tag auch keine Angst vor dem Tod an sich. Also für dich ist es ganz eindeutig ein Nahtoderlebnis gewesen. Ja. Und nun sagen ja viele Leute oder viele naturwissenschaftlich orientierte Menschen sagen auch, das ist alles Quatsch, dass man da irgendein Jenseits wahrnimmt oder so. Das sind biochemische Prozesse, vielleicht nur elektromagnetische Vorgänge im Gehirn, die immer wieder diese Erscheinungen zutage bringen. Was sagst du dazu? Für mich ist es ein Stück weit Realität gewesen, denn ich habe auch schon Menschen erlebt, kurz bevor sie gestorben sind oder auch einiges von Leuten gehört, die als Medium arbeiten, jetzt sehr, sehr viele Jahre später erst und habe das als von vielen anderen Seiten auch gehört, dass also auch andere Menschen diese Erfahrung hatten und Menschen eben auch genau das mitberichtet haben und auch das im medialen Bereich so gesehen wird. Aber es könnte ja sein, dass eben alle aufgrund der gleichen chemischen Struktur des Menschen diese Erfahrung machen, wenn ein Gehirn abstirbt, dass diese chemischen Prozesse ablaufen und man solche Erfahrungen macht. Das könnte ja sein. Das mag sein. Also ich habe keine Naturwissenschaften studiert, ich kenne mich da nicht aus. Liebe ist auch ein chemischer Prozess. Allerdings, ja. Ja, also, Sex auch. Ja. Sehen wir es, wie es ist. Aber ich meine, interessant ist für mich immer, wenn ich mit Menschen spreche, die Nahtoderlebnisse hatten, dass die tief bewegt davon waren. Ja. Also ich zittere auch jetzt und es ist so lange her, ich zittere jetzt wieder beim Erzählen, weil es mich berührt. Ja, glaube ich. Ja, also würdest du sagen, dass dieses Erlebnis, das liegt nun 25 Jahre zurück, da warst du eine junge Frau von 20 Jahren, dass dieses Erlebnis dein Leben in eine etwas andere Bahn geführt hat? Hat mich immer wieder in bestimmten Situationen an gewisse Dinge erinnert. Nämlich nicht leichtfertig mit seinem Leben umzugehen. Ah ja. Dann also hat mich schon bewusster gemacht. Dann hat es eine große Wirkung gehabt. Und es hat mich sehr viel toleranter gemacht. Wem und was gegenüber? Menschen gegenüber, die von solchen Sachen erzählen. Ja. Und überhaupt auch dem sogenannten Jenseits gegenüber. Einfach das, was zwischen Himmel und Erde ist, wo ich mir manchmal keinen Reim drauf machen kann oder wo man sagt, wie kann das sein? Wir haben ja gestern auch so ein bisschen darüber spekuliert. Welche Jenseitsvorstellung hast du? Für mich gibt es Parallelwelten. Mhm. Ich glaube, jetzt werde ich irgendwie vielleicht von einigen Hörern als abgedreht empfunden. Nee, keineswegs. Für mich gibt es Parallelwelten. Für mich ist die Aufgabe des Lebens letztendlich, dass eine Seele sich was aussucht an Aufgaben, die erledigt werden wollen. Mhm. Das sind Lernaufgaben und man sucht sich ein Leben mehr oder minder aus, um Aufgaben zu erfüllen und kommt doch immer mal wieder auf die Welt, bis man genug Erfahrungen gesammelt hat, bis so eine Seele wirklich ganz, ganz allwissend ist. Ja, steckt da eine bestimmte Religion oder eine? Ich glaube einfach an Gott. Ich bin zwar immer noch evangelisch, gehe aber nicht in die Kirche, habe damit gar nichts am Hut. Also schon eine gläubige Person, eine gläubige Frau. Ich kann sagen, ich glaube an Gott. Ne? Ja. Aber wie gesagt, kein Kirchgänger. Und keine Angst vor dem Tod? Nein, vor dem Sterbeprozess, wenn das leicht anders wäre. Also ich hoffe, dass ich nie als Pflegefall an Maschinen hänge. Ja. Ja, also das, diese Geschichten, da hätte ich schon Angst ja, vor. Da das wünschen wir uns alle ja. Das ist ja für uns alle der Horror, dass wir in irgendwelche Maschinen hängen oder als Pflegefall gar nicht mehr vielleicht bei Bewusstsein über Jahre. Oder eben doch bewusst dieses Login, genau, dieses Wachkoma. Ja. Also ich glaube, das sind ganz schlimme Geschichten. Aber ansonsten vor dem Tod an sich habe ich keine Angst. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Heike. Ich danke dir für das Gespräch. Und wünsche dir alles Gute. Danke, euch auch. Gute Dankeschön, Nacht. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt uns domian@wdr.de. Jasmina ist hier und Jasmina ist 29. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Jasmina, was geht's bei dir? Ich rufe schon seit, verstärkt seit 2 Jahren Kartenlegerportale an. Was ja so eigentlich nichts dagegen spricht, aber ich habe mich... Außer, dass es sehr viel Geld kostet? Ganz genau. Also du rufst die im Fernsehen an oder wo, wie macht man das? Ja, es gibt halt... Es gibt auch so Astro-TV und so ein Zeug, ne? Ja, es gibt halt zig verschiedene Portale. Was heißt Portale? Im Internet oder wie? Genau. So, also was ganz bekannt... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier nennen darf, aber ja, es gibt halt... Questico zum Beispiel, Fistano, das sind ja halt so die Portale, wo man sich halt anmeldet, wo man unter anderem halt auch über die 0900er-Nummern halt auch anrufen könnte. Mhm. Und dann gibt es halt auch verschiedene andere Portale und ja, da rufe ich seit, so sehr verstärkt seit 2 Jahren halt an. Ja. Und das größte Problem ist halt, dass ich mich da halt auch sehr verschuldet habe. So zwischen 50 und mittlerweile 70.000, 80.000 Euro. Nein. Doch. 80.000 Euro hast du vertelefoniert? Also es belastet mich halt auch sehr, auch wenn es jetzt hier sich so ein bisschen komisch hier anhört. Stopp mal, wo hast du denn dieses, wo hast du diese Schulden? Bei wem hast du eine? Bei den Anbietern. Also es ist. Ach, die sind da aufgelaufen, die Schulden, und die können die von dir einfordern, die Anbieter. Ja, genau. In dieser Größenordnung. Mhm. Also ich bin da auch diesbezüglich schon straffällig geworden. Denn es ist halt so, wenn man sich halt auf diesen Portalen halt anmeldet, dann muss man natürlich auch Geburtsdatum, Name, Kontoverbindung angeben. Und da ich dann halt auch bezüglich der Partnerschaft halt auch immer angerufen habe und es mir auch sehr schlecht gegangen ist, musste ich immer und immer wieder anrufen. Das war wirklich wie ein Zwang und wie so eine Drang danach. Ich muss dich jetzt mal was mit bezüglich des Geldes fragen. Das habe ich nicht richtig kapiert. Wenn man da anruft, muss man ja das bezahlen durch die Telefongebühr. Aber dann bezahlt man das ja sofort und es wird einem vom Konto abgezogen oder man bekommt eine Rechnung. Nein. Also bei den Portalen war das halt so, dass man das sich da anmelden konnte, ganz normal. Und man hatte halt so ein Limit 100 Euro. Ja. Und den hat man dann ausgeschöpft und dann war man auch gesperrt. Ja. Und dann habe ich mich aber immer wieder neu angemeldet und unter falschen Namen und falsche Kontoverbindungen. Und um einfach nur da anzurufen, weil ich das in dem Moment brauchte. Und diese 100 Euro, was heißt das? Kriegt man dann über diese 100 Euro eine Rechnung? Oder irgendwie? Ja, genau. Ach so. Kriegt man halt so eine Rechnung. Und dann habe ich aber parallel, um das vielleicht mal verständlich zu machen, habe ich aber noch diese 0900er Nummern angewählt, direkt angewählt, also andere Portale. Ja. Es gibt ja so viele Nummern von Kartenlegern, Videotext. Ja, genau. Sind ja nur Nummern, wo man anrufen kann. Also im Detail müssen wir es gar nicht so genau verstehen. Auf jeden Fall hat sich da jetzt so eine Riesensumme angesammelt von fast 80.000 Euro. Warum, Jasmina, machst du das? Ich brauche das. Warum? Also eigentlich richte ich schon eigentlich mein Leben danach, wie die Karten halt sind. Also ich rufe da an und... Davon gehe ich jetzt aus. Warum machst du das? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht selbst über dein Leben entscheiden? Brauchst du eine Kartenlegerin? Ja, Also es ist jetzt, um Gottes Willen, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt irgendwie die Kartenlehrerin anrufe und frage, wie der Tag morgen wird. Ja, aber so ähnlich schon bei der Summe. Nein. Soll ich morgen Brot einkaufen gehen oder soll ich morgen Wurst einkaufen gehen? Nein, so ist es nicht. Es ist nur bezüglich der Partnerschaft. Also ich bin da halt auch sehr unglücklich, schon seit 3 Jahren, dass ich in einer Beziehung stecke. Weiß dein Freund, dass du da immer anrufst? Nein, um Gottes Willen. Der würde mich für verrückt halten. Das würden wahrscheinlich jetzt auch andere Anrufer, aber ich kann davon nicht wegkommen. Für was hältst du? Für was? Das belastet dich selbst? Ja. Für was hältst du dich selbst auch für verrückt mittlerweile? Für verrückt wahrscheinlich nicht, aber halt ernsthaft krank. Ja, okay, verrückt war jetzt auch salopp ausgedrückt. Aber ja, also ernsthaft krank finde ich auch im Sinne einer Suchterkrankung. Mhm. Also wie es Spielsucht gibt und genau. Drogensucht und weiß ich was alles, gibt es natürlich auch eine Sucht, dass man in eine psychische Abhängigkeit von solchen Sachen gerät. Zumal ich auch straffällig schon geworden bin diesbezüglich. Erklär das mal. Ja, ich habe mich ja nun halt auf den Portalen angemeldet und ich durfte mich aber dann nicht mehr anmelden, habe mich unter falschen Namen angemeldet und das ist halt Betrug. Ja. Und das kam halt raus und habe es aber immer und immer wieder gemacht, auch als ich schon unter Bewährung stand. Mhm. Und und das sieht natürlich nicht gerade sehr schön aus. Warum ziehst du nicht die Reißleine? Habe ich schon, aber es ist halt sehr schwer. Und wie hast du es gemacht? Indem ich mir dann schon einen Therapeuten halt gesucht habe. Ach, das hast du schon gemacht? Mhm. Aber es hat nichts genutzt? Also ich bin halt noch dabei. Es ist halt auch alles ganz frisch, dass ich beim Therapeuten halt bin. Wie oft warst du denn schon da? Ja, 3-mal. Und ich habe auch so das Gefühl, dass ich da nicht so gut aufgehoben bin, weil das Gespräch geht auch immer nur irgendwie 20 Minuten. So und, kurz? Ja, und ja, auch einmal in der Woche. Mhm. Und also momentan bringt es mir halt nichts. Da werden wir dich gleich im Hintergrund mal noch eingehender beraten, wie du das vielleicht noch umbauen kannst, diese Therapiegeschichte. Vielleicht auch über eine Suchtberatung, da muss mein Psychologe gleich mal ran und sich mit dir beschäftigen. Was ist denn eigentlich jetzt mit diesen Schulden? Stehst du unter großem Druck? Droht man dir Verfahren an, Anzeigen also oder was? Das Problem ist halt, da ich jetzt aktuell halt noch unter Bewährungsstrafe halt stehe. Wahnsinn. Ich halt letztes Jahr halt ja auch noch weiter halt telefoniert habe und also es könnte halt sein, dass die Bewährungsstrafe widerrufen wird und ich tatsächlich halt in den Knast die Strafe, muss. Ja. Dass ich die Strafe dann halt auch... Dann wäre Schluss mit Anrufen. Ja. Das wäre dann harter, kalter Entzug. Ganz genau. Was machst du vom Beruf? Ich bin Krankenschwester. Du bist Krankenschwester. Mhm. Und wie viele Stunden am Tag telefonierst du mit diesen Sachen? Also vormittags 2-3 Stunden und abends auch vielleicht nochmal 2-3 Stunden. Und dann wohnst du mit deinem Freund zusammen? Nein. Nee. Und dein Freund kriegt nichts davon mit? Nein. Wer weiß das überhaupt? Gute Freunde von mir. Gute Freundin oder Freunde? 2 Freunde wissen das. Was sagen die denn? Dass es halt nicht normal ist und dass ich mir halt Hilfe suchen soll. Absolut, Jasmina. Du hast einen guten und tollen Job. Du ruinierst dir dein ganzes Leben und deine ganze Zukunft, wenn du jetzt nicht radikal vorgehst. Du sitzt da in einer schlimmen Falle, habe ich den Eindruck. Einmal seelisch, psychisch und natürlich auch materiell. Denn 80.000 Euro, die wollen erstmal abgezahlt werden. Für Driss, sage ich mal. Für Driss. Klar, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt auch, letztendlich weiß ich, also mein gesunder Menschenverstand sagt natürlich, sag mal, warum rufst du da jedes Mal an? Das ist eigentlich unnötig. Aber jedes Mal, wenn ich halt vor diesem Problem stehe, auch gerade in der Partnerschaft, wo ich dann mit meinem Freund halt solche Probleme habe und er sich nicht meldet, dass ich dann halt total verunsichert bin und dann da wieder immer wieder anrufe. Hast du denn ein einziges Mal da einen Tipp bekommen, von dem du sagst, der war wirklich gut? Okay, Antwort gegeben. Antwort gegeben. Also die rationale Einsicht ist ja immer der erste Schritt. So weit bist du ja schon mal. Ne? Mhm. Da muss ich dich ja gar nicht überzeugen, dass das Quatsch ist, dass du dich ins Unglück da rein stürzt. Das Problem ist, dass ich ja halt weiterhin noch an dieses Kartenleger und halt auch glaube. Also ich habe auch das Thema gestern halt verfolgt, jenseits. Das ist so, da bin ich ja ganz... Gut, das kann ja auch sein. Du kannst dich ja auch weiter so gedanklich oder mit Büchern, mit solchen Dingen beschäftigen. Du darfst nur nicht an die Leute mehr rangehen. Vor allen Dingen nicht, wenn die Geld von dir verlangen. Ja, aber das ist halt auch sehr, sehr einfach gesagt, weil die halt auch eine Art und Weise an sich haben. Ich weiß nicht, ob sie geschult sind. Natürlich sind die geschult, natürlich. Aber die kriegen halt schon diejenigen wieder an die, an die Leitung. Aber kein Aber, keine Erklärung. Fakten ist, dass du 80.000 Schulden hast und dass du vielleicht kurz davor bist, in den Knast zu gehen. Mhm. Und dass du nicht Frau deiner selbst bist. Mhm. So, das sind die ganz, das ist der ganz schlimme Ist-Zustand deines Lebens. Weißt du, was ich gut fände, wenn du das deinem Freund sagen würdest? Karten auf den, jetzt hier, Karten, alle Karten auf den Tisch deines Lebens. Sagst deinem Freund, sag, dass du in Therapie bist, sag ihm, dass du in großer Not bist. Ja, aber er kümmert sich ja nicht einmal um die Kinder, der nimmt dann ja nicht einmal mich wahr. Also, ja, ihr habt gemeinsame Kinder? Ja, haben wir. Ach so. Gut, dann will ich jetzt in diese Beziehung nicht großartig reinreden. Woran es mir jetzt wirklich liegt, ist, dass du sehr gute professionelle Hilfe bekommst und dass du mit deinem Psychologen zusammen Strategien entwickelst, Techniken entwickelst, dass du dich dieser ganzen Szene entziehst. Aber du musst es auch wollen. Und ich habe so einen kleinen Eindruck bei dir, dass du das, da ist zwar so eine Einsicht, aber so ganz überzeugt bist du immer noch nicht davon, dass du weg musst. Weil du ja das irgendwie glaubst und das interessant findest. Ja, das ist halt das, ich weiß, was es halt das Problem ist. Ja, aber da musst du gegenarbeiten. Wie toll, du hast Kinder, wie viele Kinder hast du? Zwei. Wie alt sind die Kinder? 5 und 2 Jahre. Und die hast du zusammen mit deinem Freund? Ja. Und mit deinem Freund bist du wie lange zusammen? 3 Jahre. Also wir waren, also kennen wir schon 6 Jahre und davon waren wir aber jetzt 3 Jahre jetzt. Achso, aber er ist der Vater von beiden Kindern? Ja, ist er. So, jetzt appelliere ich nicht nur an dein Verantwortungsbewusstsein, was deine Person anbelangt, sondern an ein Verantwortungsbewusstsein, was deine Kinder betrifft. Stell dir mal vor, du wanderst in den Knast wegen dieser Sache. Ja, das ist ja auch, das ist mich halt auch sehr belastet. Das so, dann streng dich an. Dann streng dich an. Ich habe den Eindruck, dass du dich nicht genug anstrengst, Mensch. Irgendwann werden deine Kinder auch mit dir darüber reden. Und lieber nicht. Bitte? Lieber nicht. Ja, lieber nicht, natürlich. Wenn sie älter werden, werden sie es tun. Aber wenn du jetzt, ich will ja das nicht kleinreden, dass das für dich schwierig ist. Das nehme ich dir ja wirklich ab. Aber ich möchte gern, dass du das wirklich willst, dass du davon wegkommst. Nur dann kannst du auch von außen Hilfe richtig annehmen und die kann dann auch nur effektiv sein. Mhm. Das stimmt. Sollen deine Kinder dich im Knast besuchen? Nee, um Gottes Willen. So, das ist ja letztendlich der Satz. Und so wie du es mir gerade geschildert hast, bist du da nicht mehr weit weg von. Abgesehen, sollen deine Kinder ein Nervenbündel zur Mutter haben? Nein. Ja, wenn du so weitermachst, bist du das. Jasmina, mein Psychologe wird dich jetzt beraten, was du tun kannst. Noch zusätzlich zu dieser Therapie. Diese Therapie erscheint mir seltsam, wenn du da 20 Minuten hingehst. Das ist mir ein bisschen merkwürdig. Gerade in so einem akuten Zustand muss das irgendwie anders gehen. Mein Psychologe heute Nacht heißt Peter. Und der ruft dich erst gleich zurück. Okay. Okay? Ja. Ich wünsche gutes Gelingen. Dankeschön. Und wenn du Fortschritte gemacht hast, Jasmina, würde ich gerne mit dir nochmal sprechen. Okay. Würdest du dich da nochmal melden? Ja, vorher nicht, oder? Naja, wenn es Not tut auch. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du Fortschritte gemacht hast. Wenn es ganz schlecht weitergeht, meldest du dich auch nochmal. Okay. Wenn du nicht durchkommst, mailst du. Einverstanden? Ja, mache ich. Abgemacht, gut. Okay. So, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit der Magdalena. Die ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Magdalena. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Und zwar, mein Problem ist, ich habe einen Fetisch, und zwar Lack und Leder, aber das Problem ist halt dabei, wäre ja eigentlich nichts Schlimmes heutzutage mehr, aber ich mache das gerne in der Öffentlichkeit. Ich bin jetzt auch schon seit 1,5 Jahren mit meinem Freund zusammen und der kommt damit gar nicht klar. So, Lack und Leder in der Öffentlichkeit, was heißt das konkret? Ja, ich kann da mal ein Beispiel nennen. Mein Freund und ich, also ich habe meinen Freund so ein bisschen gezwungen dazu, weil ich darauf Lust hatte, habe halt gedacht, Morgen gehe ich mal raus mit ihm, hatte halt auch so einen Ledermantel an und Lackstiefel. Mhm. Und da waren wir dann im Kaufhaus und dann sind wir auch im Erdgeschoss eingestiegen. Wir hatten auch Glück, dass es bis zum dritten Stock gefahren ist und irgendwann ging dann der Fahrstuhl auf, der ist stehen geblieben und dann stand uns ein älteres Ehepaar gegenüber. Die waren dann auch ganz verdutzt. Die Oma sagt dann auch schon, die Jugend von heute. Zum Glück haben wir keine Strafanzeige bekommen. Stopp! Ja? Bisher habe ich noch nicht kapiert, was in dem Aufzug passiert ist. Naja, wir waren schon dabei. Ihr habt Sex im Aufzug gehabt. Genau. Und du hattest einen Ledermantel an und Lackstiefel. Genau, und sonst nichts drunter. Ach, und sonst nackig drunter. Genau. Ach so. Ja. Ja, okay. Kann man mal machen und kann auch passieren, dass man da erwischt wird. Richtig. Also das war ja gerade, das ist ja auch dieser Kick. Ja, verstehe. Den ich dabei habe. Gut. Ja, also mein Freund kommt damit halt gar nicht klar. Der weiß das auch noch nicht so lange. Wir kennen uns jetzt auch schon seit 4 Jahren, sind aber seit 1,5 Jahren jetzt zusammen. Aber Magdalena, das hat ja mit Lack und Leder nichts zu tun. Das können ja auch andere Leute machen in der Öffentlichkeit, irgendwie solche Aktionen ohne Lack und Leder. Ja, das ist klar. Ja. Aber ich glaube, er kommt mit der ganzen Situation. Ich bin auch mit ihm schon mal in so einen Club gegangen, damit er sich vielleicht ein bisschen anfreunden kann, dass er auch sieht, dass andere Leute vielleicht so eine Neigung haben wie ich. Also er steht gar nicht auf Lack und Leder? Nee, überhaupt nicht. Also er hat mich auch leider nicht so kennengelernt, muss ich dazu sagen, weil ich von Anfang an nicht ehrlich war. Ich habe mich auch erst ein bisschen geschämt und wusste nicht, in welche Richtung geht das, aber so langsam weiß ich das und ich möchte das halt auch ausleben mit meinem Partner, den ich liebe. Klar. Aber wie lange seid ihr ein Paar? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Und wie lange weißt du, dass du auf Lack und Leder stehst? Ja, mit Sicherheit jetzt schon 3 Jahre. Also, und hast du am Anfang so die normale Nummer vorgespielt? Genau. Und hast dann nach und nach die High Heels rausgeholt, oder wie? Genau, also ich habe immer ein Stück für Stück rausgeholt und habe dann am Anfang ging das auch noch, wenn das nur mal die Lederstiefel waren oder mal eine Ledercorsage, kann man ja immer schön kombinieren, aber prima kann man das machen. Ja, und irgendwann ist er dann halt, hat dann halt auch gemeint, ob ich irgendwie einen Tick hätte oder irgendwie zu dem Hang zum Sadomaso habe und das ist ja gut, das kann man ja verbinden. Hast du einen Hang zu Sadomaso? Ja, so was heißt, ich habe auch eine Peitsche. So ist es nicht, aber... Du hast eine Peitsche, okay. Peitschst du gerne oder lässt du dich peitschen? Nee, ich peitsche gerne. Ah, okay, alles klar, ja. Ja. Und für dich ist das Schönste, wenn du in einer schicken Ledercorsage und mit tollen Stiefeln zum Beispiel in einer sexuellen Aktion mit deinem Freund sein kannst. Genau. Aber ihn turnt es ab oder... Also wie soll ich sagen, am Anfang ging es, aber so nach und nach, weil man hat ja dann auch immer mehr Neigungen, die man ausleben will, ist ja nicht nur der Lack und Leder, sondern der Sex an sich oder in der Öffentlichkeit und damit kommt er gar nicht. Ach so, klar. Genau, also das ist auch noch ein Fetisch von dir, glaube ich, dass du gerne Sex in der Öffentlichkeit hast. Genau. Also zumindest so, dass man, dass so ein Thrill da ist, wie man könnte erwischt werden. Genau. Ne, so wie im Aufzug zum Beispiel. Genau. Ja, und jetzt weiß ich halt auch nicht, was ich machen soll, weil er wirklich da auch so eingeschränkt ist und ich glaube auch, dass es kurz vor einer Trennung steht. Also er kommt damit gar nicht klar. Und du hast ihn schon mal mit in so einen Club genommen, wo man so diese Sachen zelebriert? Und das ist ja auch nicht seins. Das mag er auch gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also er geht da auch überhaupt keinen Kompromiss ein. Fändest du es denn auch geil, wenn er solche Sachen auch anziehen würde? Ja, schon. Schon. Also gibt ja auch tolle Sachen da für Männer, die sich da entsprechend anziehen können. Nicht alles, aber ein paar Dinge sind schon dabei, die Männer gut tragen können. Ja. Wie ist denn das, wenn du dann zu Hause in guter Stimmung bist und holst deine Peitsche raus? Ja. Und er steht da aber eigentlich gar nicht so drauf. Tust du es dann trotzdem? Naja, also wie gesagt, ich gehe eigentlich die meisten Kompromisse ein und die Peitsche bleibt im Schrank. Die Peitsche halt dann mal im Schrank, genau. Die hast du für teures Geld wahrscheinlich gekauft, ne? Ja, auf jeden Fall. Was kostet denn so eine Peitsche? Naja, zwischen 100 und 300 Euro muss man schon rechnen, Wahnsinn. Je nachdem, was es für ein Material ist. Das ist echtes Leder wahrscheinlich, ne? Und die ist handbespannt oder handbeschlagen, der Griff oder irgend sowas. Genau. Ja. Das gute Stück ist verstaubt im Schrank. Ja, und irgendwo habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Ich war jetzt auch schon 3-mal allein in so einem Club. Mhm. Wo man halt auch seine sexuellen Anregungen ausleben kann. Und heimlich? Jetzt Ja, heimlich, weil er halt gar nicht damit klarkommt und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Weil er war halt auch in vielen Dingen für mich da, privat und irgendwo. Verstehst du dich ansonsten mit ihm ganz gut? So im Ja, ansonsten ist alles super. Also da kann ich mich nicht beschweren. Wie alt ist dein Freund? Er ist 23. 23. Hast du denn auch noch Sex mit ihm? Oder weniger? Ja, also am Anfang war es wirklich regelmäßig, 2-3 Mal am Tag, aber es war nicht schlecht, ja. Das war schon eine gute Frequenz. Ja, und jetzt ist es halt, wenn es hochkommt, vielleicht alle 2 Wochen mal. Das ist ein rapider Abfall, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt auch erst seit dem letzten halben Jahr, bei dem das wirklich so öffentlich ist. Also, dass ich das auch so gesagt habe alles. Also das ist ein schwieriges und ich glaube gar nicht lösbares Problem, Magdalena. Du hast einen offensichtlich mit 19 schon ganz, ganz klare sexuelle Vorstellungen. Da hat sich ein Fetisch oder mehrere Fetische entwickelt bei dir, die nicht rückholbar sind, glaube ich. Da hast du einmal jetzt Gefallen dran gefunden und das wird sich sogar, ich vermute, das wird sich sogar noch weiter ausbauen. Du wirst noch Sachen machen, die du jetzt noch gar nicht dich so rantraust. Das bist du. Auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite ist dein Freund, der, das ist ja auch völlig in Ordnung, der mit solchen Dingen überhaupt nichts anfangen kann. Der hat eine ganz andere sexuelle Ausrichtung. Ja. Da gibt es keinen Kompromiss. Da gibt es keinen Kompromiss. Du findest das langweilig, was er will. Mhm. Und er findet das komplett ungeil, was du machst. Ja. Und das ist, Sexualität ist so irrational, da kannst du nicht mit Argumenten kommen und mit Kompromissen oder so. Ich glaube, das funktioniert dann einfach sexuell mit euch beiden nicht. Vielleicht und das ist mein Problem. Also er möchte, ich habe auch schon mal vorgeschlagen, ob wir da vielleicht mal auch eine offene Beziehung, aber da ist er halt auch nicht der Mensch für. Und das Problem ist halt einfach, dass ich ihn von Herzen liebe und nicht weiß, was ich machen soll. Das ist das Problem. Ich meine, der Vorschlag mit der offenen Beziehung ist nicht dumm. Ja. Aber da müssen schon beide Partner sehr gefestigt sein. Wenn man sagt, okay, geh du deiner Sexualität nach, ich meine, aber grundsätzlich sind wir zusammen und wir lieben uns. Das wäre natürlich das schönste Rezept, wenn das möglich wäre. Aber da müssen beide schon Größe zeigen. Ja. Würde das auch nichts ausmachen, wenn er sexuell andere Dinge machen würde? Nee, also wenn mir das nicht liegen würde, aber wir beide uns wirklich also von Herzen innig lieben, dann würde ich auch ihm auch seinen Freiraum lassen. Aber wahrscheinlich ist es so, dass er gar nicht diesen Freiraum will. Er will eine Frau, mit der er seinen Sex ausleben kann. Und er will sich gar nicht wahrscheinlich so rumtreiben, wobei du wahrscheinlich Spaß hast, dich so auch mal in der Szene rumzutreiben. Ja, eben. Ja. Wenn du ihm das sagen würdest, dass du da 2-mal mehr oder weniger fremdgegangen bist. Hattest du da auch Sex übrigens, als du weg warst? Ja, hatte ich. Was wäre dann, wenn du ihm das sagen würdest? Ja, ich glaube, dann würde er erstmal sagen, dass er mich komplett 1,5 Jahre falsch eingeschätzt hätte. Hat er ja vielleicht auch? Hat er ja auch, ja. Irgendwo schon. Und dass er halt ganz schön verletzt von mir ist, dass er halt mehr Courage erwartet hätte, denke ich. So, weißt du, was Courage bedeutet? Ja, weiß ich. Ja, brauche ich gar nicht sagen, ne? Ja, also deswegen wollte ich ja mit dir mal drüber reden, was ich ungefähr machen soll, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich klar, das liegt ja auf der Hand, dass es über lang nicht gut geht. Ja, es liegt auf der Hand. Und du kannst ihn, auch wenn du ihn schätzt und ehrst und toll findest, kannst du ihn auch nicht betrügen. Das geht nicht. Ja. So, da musst du es ihm sagen und da musst du ihm wirklich diesen Vorschlag nochmal machen, eine offene Beziehung oder wir müssen uns trennen. Inwieweit ihr dann noch einen freundschaftlichen Kontakt haben könnt, ist die Frage. Das können die meisten nicht. Aber ihr seid offensichtlich an einem Punkt angekommen, wo es da keine für beide befriedigende Lösung gibt. Es sei denn eventuell diese offene Beziehung, aber ich bin da bei ihm so ein bisschen skeptisch. Ja. Weil er sicher andere Vorstellungen hat. Ja, richtig. Ist er eher so ein treuer Typ? Ja, das auf jeden Fall treu und zuverlässig. So, dann kannst du ihm auch nicht sagen, pass auf, geh du sexuell deiner Wege. Das will der gar nicht. Der will eine Frau haben, in der er treu sein kann. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir beide sind uns einig, ne? Ja, ich glaube auch. Magdalena, dann wünsche ich alles Gute. Ja, vielen Dank. Alles, was du jetzt machst. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Sina, 43, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo Jürgen. So, Sina, wir sind dran. Ja, mein Thema ist das, was im Moment in aller Munde ist, nämlich Jörg Kachelmann und seine Verhaftung. Mhm. Wie stehst du denn dazu? Naja, also erstmal war ich total baff, ne, weil wie ich mich für so einen Biedermann gehalten habe. Ach naja, Biedermann gar nicht, aber ich fand ihn immer ausgesprochen nett und sympathisch. Und ja, ihn also nett, genau, aber du kennst ja den berühmten Spruch, nach nett kommt eigentlich nur noch SCH, ne? Als Steigerung. Also, wie schätzt du den Fall denn ein? Also ich schätze es so ein, dass der wahrscheinlich wirklich komplett überrascht war, so wie er sich da darstellt. Und mich erinnert das Ganze fatal an den Fall Andreas Türk. Mhm. Da war ja auch so eine mediale Vorverurteilung im Gange. Und ich habe so den Verdacht, dass da irgendwie eventuell auch so eine Racheaktion vielleicht dahinter stecken könnte. Von Seiten der Frau? Ja. Vielleicht. Denn ich habe heute gelesen im Internet, dass die also wohl schon 11 Jahre eine heimliche Beziehung wohl hatten oder auch nicht heimlich, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und in der Zeit soll er sogar das zweite Mal geheiratet haben. Mhm. Das lässt mich stark auf, wenn Frauen zu sehr lieben schließen, dass die vielleicht mehr von ihm wollte, als er ihr bereit war zu geben. Und dass sie jetzt aus vielleicht verschmähter... Vielleicht. Ja, das ist natürlich alles nur vielleicht. Klar. Also ich bin auch natürlich extrem erschüttert darüber. Wenn es stimmt, bin ich erschüttert. Und wenn es stimmt, bin ich auch erschüttert, weil die Existenz dieses Mannes, also wenn er unschuldig ist, ist die Existenz ja auch ruiniert. Ach, natürlich. Der Ruf ist kaputt. Der und, Ruf ist im Eimer. Und es gibt ja eine Pressewalze im Moment, die über ihn rübergeht, dass man, wenn man sich in seine Haut versetzt, das muss ja grauselig sein. Also er sitzt ich stelle mir das albtraumartig vor, ja. Der muss also sich fühlen wie in der Hölle zurzeit. Ja. Denk ich mal, kommt er aus Vancouver wieder und denkt an nichts Böses, auf einmal stehen da die grünen Männchen da. Ja. Ja. Sagen, sie müssen uns leider begleiten oder so. Ne? Also ich bin auch jeden Tag, wenn ich das neu lese, hin und her gerissen. Ja. Ja. Weil ich kenne ihn persönlich nicht, aber wir kennen aus dem Fernsehen kennt man sich und ich fand ihn immer toll. Denn ich fand ihn auch als Talkmoderator immer klasse. Bei Riverboat, ich ein guter Talker. Also, ja. Gut, dann habe ich ihm nicht genug Gelegenheit gegeben. Doch, das fand ich schon. Ich fand ihn als Wettermoderator immer ganz originell. Ja. Aber ich habe ihn auch nur in den Anfängen von Riverboat ein paar Mal kurz gesehen und da hatte er auch leider immer Gäste, die mich nicht interessiert haben. Nee, der hatte auch noch, ich glaube, beim MDR eine eigene Talkshow, wo er... Ich meine, das, um mich so zu erinnern, saß er auf der Bühne mit einer Person und das war super. So ein Abend, ne? Super war das, sowieso. Ganz toll. Also ziehe ich als Kollege den Hut vor. Das war schon sehr gut. Stimmt. Das war dann irgendwie sogar über 2 Stunden oder 90 Minuten. Genau, eine richtig lange Sendung war das, ne? Sehr witzig und auch anspruchsvoll, tiefgründig. Ja. Also alles, wie man das so braucht. Stimmt, und mag. Also da habe ich auch, gedacht, doch, das hätte ich nicht von ihm gedacht. Das fand ich auch gut. Ne? Ich hoffe nur sehr. Ja. Nehmen wir mal an, er wird freigesprochen. Ja. Spielen wir mal den Fall durch. Ja. Dass all die Medien, die jetzt so massiv über ihn berichten, ihm auch so massiv eine Chance geben, dass er wieder gut dasteht, so wie früher. Ja, das wäre natürlich fair. Ne? Das aber müsste auf der so anderen sein. Seite, ich kann es mir bei der Bild-Zeitung und diesen ganzen Organen des Presserechtes da nicht vorstellen, dass die das auch machen. Ne? Denn beim Türk war es ja genauso. Ja, erst haben sie ihn in die Pfanne gehauen, er konnte sich ja echt nirgendwo mehr sehen lassen. Und nachher, als der Freispruch kam, stand das irgendwie so ganz klein unten irgendwie unter Schmidts Katze ist entlaufen. Ne? Also es war ja auch irgendwie degutant. Und nachher hat er ja auch nie wieder Fuß gefasst im Medial. Also ich glaube, er macht jetzt irgendwas mit Computer. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber irgendwie Informatik oder Beratung von Firmen. Es ist auch wahnsinnig, wie schnell man eine öffentliche Person kaputt machen kann. Ja, es ist erschreckend. Das habe ich auch gedacht. Also wie kann es sein, dass die Medien es schaffen, einen schon zu verurteilen, bevor der überhaupt vor Gericht gestanden hat, ne? Ja, so richtig verurteilen sie ihn ja nicht. Naja, es wird immer nur so plakativ berichtet. Ne? Das macht die Bild-Zeitung, verurteilt ihn auch nicht, auf keinen Fall. Nein. Aber die Art und Weise, wie breit getreten das wird, ist ja schon im Grunde genommen, die wissen doch auch selber ganz genau, dadurch, dass sie das Thema so am Kochen halten und das tun sie ja nun. Heute habe ich wieder in der Bild-Zeitung gelesen, auf Seite 1, so sieht ein Tag im Gefängnis aus, so ein Schwachsinn. Ne? Ich meine, wen interessiert das? Ne? Also ich meine, im Grunde, wenn sie wirklich anständig wären, würden sie einfach gar nichts berichten, dass mal Ruhe einkehrt, sonst ist der Ruf ja wirklich direkt kaputt. Ne? Wobei, das muss man nochmal klar sagen, also das macht die Boulevardpresse nicht, sie verurteilt ihn nicht vor. Das macht wirklich die Bild-Zeitung nicht. Mhm. Dass sie da berichten, so sitzt er im Knast und so sieht die Knastzelle aus, wollen wir uns mal alle an die eigene Nase fassen. Ja, wir gucken dann auch auf das Bildchen, ne? Wie sieht die Zelle aus? Ja. Wenn er denn schuldig ist, ist es natürlich auch ein Schock für uns alle, weil er ist natürlich ein sehr hochprominenter Mensch in Deutschland und über den man sowas natürlich nie gedacht hätte. Nee, vor allen Dingen habe ich auch eben schon zu deinem Regisseur gesagt, also auf mich hat der Kachelmann immer so einen Eindruck gemacht, als wenn er ganz langsam wäre, so ein bisschen schlaftablettig, ne? Das ist schon ein ehrgeiziger Mann, der hat ja immerhin ein Wirtschaftsimperium da aufgebaut mit seinem Wetter. Ja, erfahren habe in den letzten Tagen, ne? Aber ich habe ihn eben so langsam empfunden, ne? Ja. Und da dachte ich mir, und ausgerechnet der soll jetzt sowas gemacht haben, ich konnte ja gar nicht glauben, ne? So. Was mich auch stutzig macht, ist eben die Tatsache, wenn ich jetzt einen langjährigen Freund habe und der will mich jetzt, sag ich mal, vergewaltigen, dann trete ich dem doch irgendwo hin und bin draußen. Also das kann ich auch nicht so ganz, das kommt mir auch komisch vor. Ich glaube, wir können gar nicht darüber weitersprechen. Wir waren nicht dabei. Wilde Spekulationen und wir würden das nur nähren, auch die Spekulation. Ich glaube, wir belassen es dabei. Genau. Wir beobachten den Fall, versuchen ihn so neutral wie möglich zu sehen und müssen auf jeden Fall, wenn er schon unschuldig sein sollte, müssen wir alle ihm die Chance geben, dass er sich wieder etabliert und rehabilitiert. Aber ich meine, wir alle im Grunde genommen, in dem Fall ist es ja die ARD. Ne? Ich meine, wenn die ARD sagt, ja, okay, er darf wieder moderieren, dann ist es ja gut. Aber es kann auch sein, dass sie sagen, nee, das geht jetzt einfach nicht mehr. Das gucken wir mal. Wenn es ein klarer Freispruch wird, dann müsste es eigentlich sein. Also ich denke auch, der hat ja jetzt schon Fanseiten im Internet, habe ich gelesen. Ne? Das muss ja schon enorme Ausmaße angenommen haben. So, Sina. Deswegen hoffe ich auch sehr, belassen dass er es dabei nicht gemacht hat. Ja. Ja, natürlich, das hoffen wir natürlich alle. Genau. Sina, danke für deinen Anruf. Ja, alles Gute. Gerne. Tschüss. Mach's gut. Ja, du auch. Tschüss. Und Peter, 54, guten Morgen. Ja, moin, Domi. Hallo, Peter. Dein Thema. Ja, mein Thema. Mein Thema ist, vor Karneval war mein Leben noch okay. Und dann kam ein bisschen Bauchschmerzen und dann gehst du zum Arzt. Und dann sagt er, okay, du machst jedes Jahr so einen TÜV. Dann machen wir den mal bis dahin mal hier. Ja, und dann Blut, Urin, Stuhlprobe, tralala, wie ihr habt jedes Jahr. Unter anderem Ultraschall. Dann haben wir Ultraschall gemacht und dann sagt der Mensch an der Leber, da kleine Zyste oder Schwämmchen, aber macht da keinen Kopf, kann angeboren sein, wir warten mal auf die Leberwerte. Das war montags. Mittwochs war ich dann wieder da. Ich sage, Mensch, hey Doc, ich habe immer noch Magenschmerzen. Das ist, als wenn du bläst nach innen. Aber Stuhl, alles war normal. Und dann wische ich mal ab beim Stuhl und ich habe seit Jahren Hämorrhoiden. Blut dran. Ja, okay, harter Stuhl, Stress, tralala, okay. Gehe dann mittwochs zum Arzt, Blutwerte da, Leberwerte ziemlich scheiße. Und dann sagt er, das gefällt mir nicht, wir müssen gucken. Ich habe die Bilder nachgeguckt vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr. Da war kein Schwämmchen oder Zyste oder sonst was. Und Leberwerte waren auch immer in Ordnung. Ich trinke auch nächstes alle 4 Wochen mal beim Kegeln. Ja. So, dann ruft mal da an, CT. Ich rufe da an, und das ist ja in unserem Superstaat so toll, rufst du an. Ja, ich brauche einen Termin für den CT. Ja, Ende April, Anfang Mai, ne? Ich sage, und wenn ich bar bezahle? Morgen. Ja, dann kommen sie übermorgen, ne? Ja, genau, so ist es. Mit tierischen Hals, ruft den Arzt wieder an, dann hat er da Druck gemacht, Freitags, 26.02. CT. Musste den ganzen Dreck da schlucken. Ich muss dazu sagen, ich war in meinem Leben noch nie im Krankenhaus. Ich bin jetzt 41 Jahre am Arbeiten. Ja. Ja, jeder hin. Dann spritzen mir der Kontrastmittel, weiß der Kuckuck, da schwellt ja schon der Schädel da, das ist also nicht so prickelnd alles. Und der Arzt, der war komisch. Der Arzt war komisch. Ich bin so ein Bauchmensch. Ja, Sie sehen, was hier los ist. Und normal mache ich das nicht, aber ich mache jetzt die CD fertig. Und das müssen Sie heute noch mit Ihrem Arzt reden. Freitagmittag, 11:45. Also er war komisch, nachdem das CT gemacht worden war. Ja. Das heißt, der hat irgendwas gesehen. Ja, ich sag doch, was ist denn los? Ja, das bereden Sie mal am besten mit Ihrem Hausarzt. Gehen Sie raus, versuchen Sie, den zu kriegen. Der Darm, der kann Probleme machen, die ersten 2-3 Stunden aber nicht. Gut. Ich handfertig. Geh raus, ruf meinen Doc an, Freitagmittag, klar, schönen Tag noch, Feierabend. Ich sag zu den Mädels hier, was mache ich jetzt? Ja, fahr nach Meerheim, Krankenhaus. Meerheim ist ein Stadtteil von Köln mit einer großen Klinikanlage. Ja, ist eine Uniklinik, ne? Gut. Ja, dann nehme ich meine Unterlagen, fahre dahin, Notaufnahme, gebe meine Unterlagen ab, warte wieder ein Stündchen. Und dann kommt ein älterer, erfahrener Arzt wohl von der Notfallchirurgie da. Hm. Und dann sagt er, ja, hier, Herr Heiden, ich verstehe den Werdegang nicht. Jetzt stehe ich ja als bildfremder Arzt vor Ihnen. Was, wieso sind Sie hier? Tralala, da habe ich ihm das alles erzählt, wie dir auch. Hm. Und dann sage ich, hör mal zu, Doc, red mit mir Deutsch, ich bin Handwerker. So, dass ich das verstehe, nicht hier der Arzt römisch. Ja. Und dann habe ich dem klipp und klar gesagt, was ist los hier, habe ich Krebs? Und, was sagt er? Du sagst, Junge, wenn du das so sagst, kannst du das nennen, wie du willst, setz dich mal. Es deutet alles darauf hin. Was für ein Krebs? Darmkrebs. Darmkrebs. So. Das Prickelnde daran ist, der Darmkrebs selber ist zu 100% heilbar. Also ist eigentlich der beste Krebs, den du haben kannst. Die Scheiße ist, der hat schon gestreut auf die Leber. Mhm. So, und so gestreut, dass du da nichts wegschneiden kannst. Die Leber hat ja den Segen und den Fluch. Das ist das einzige Organ, was sich 100% regeneriert. Ja. Hat man dich bis heute schon operiert? Ja, ich hatte am 6.3. Also ja. Das war ja, das ist ja alles so ein Horror. Also du bist am 26. bist im Krankenhaus. Mhm. Dann sag ich zu dem, hey Doc, wie sieht das dann aus? Passiert da jetzt was? Der hat mich so hibbelig gemacht, sagt er, der nächsten paar Stunden passiert da nichts und wenn, kommen sie sofort wieder hierher. Mhm. Machen sie, dass wir am Mittwoch hier sind, ZPM, das ist so ein zentrales Patientenmanagement, wie das sich da schimpft. Okay, jetzt sag mir mal, du bist dann das erste Mal operiert worden am? Am 6.3. Am 6.3. Bist du einmal bisher operiert worden? Ja, zweimal schon. Zweimal. Wie geht es dir heute? Körperlich, die Schmerzen lassen nach, eigentlich ganz gut. Nur du musst halt alles mal schlucken, ne? Ja, wie sind die Prognosen? Ja, das ist das hüpfende Komma. Also der erfahrene Arzt an Mehrheim sagt, natürlich immer auf Berufung, wir brauchen erstmal eine Darmspiegelung, wir brauchen erstmal eine Probe von der Leber, wir brauchen eine Probe vom Darm selbst. Das war ja vor der OP. Mhm. So lange ist es, deutet alles darauf hin, die Gewichtsabnahme, Blut im Stuhl, was der da gesehen hat auf dieser CD da von diesem CT. Ja, die haben ja jetzt schon eine Weile gemacht, eine ganze Menge gemacht. Wie ist denn jetzt die aktuelle Prognose? Ja, die aktuelle Prognose, das ist ja die Scheiße. Du hängst ja nur in der Luft. Also die Prognose von Hause aus ist 30-40%. Ja, ja. So. Wenn alles für mich spricht, wo ich natürlich erstmal von ausgehe, weil ich ja noch ein bisschen jung bin und habe bis 40 Also 30-40% Überlebenschance? Richtig. Ja. So, und wenn alles für mich spricht, spricht die Chemo schlecht 100% an, ich habe jetzt noch einen Horror vor mir an Untersuchungen, und es läuft alles super, dass die verstreuten Dinger da zertrümmern können, dass man Teile der Leber punktuell wegschneiden oder punktieren kann, dann habe ich 60-70%. Nur gesund werde ich nicht mehr. Was ist denn mit dem Darm? Der Darm ist okay, das haben die rausgeschnitten. Ja. Viel weggeschnitten? Ja, so 60 Zentimeter. Ja. Das Problem war halt, der fing also von After an, 18 Zentimeter, da fing der an, dieser Tumor, faustgroß wohl und sehr aggressiv, weil letztes Jahr war ja gar nichts. Ja. Du sagtest gerade, dass richtig gesund werden kannst du nicht mehr. Nein, weil der Mist ist, das hat er schon gestreut. Ja. So, und die machen jetzt, ich muss am Dienstag geht der Marathon los. Da muss ich also die arbeiten mit dem Klinikum Hohlweide zusammen. Also die Chirurgie macht Mehrheim und die Chemo macht die Onkologie, das sind Spezialisten aus Hohlweide, so ein Krankenhaus auch in Köln. So, und die machen jetzt ein Chemopaket, aber vorher wollen die noch wissen, das hast du jetzt natürlich alles im Kopf und das läuft ja dann 2 Wochen nach, bis das dann mal so weit ist. Mhm. Die machen ein komplettes Knochen, also Skelettscanning, ob da schon was drin ist. Ja. Dann gucken sie auf die Lunge, dann gucken sie, wie weit ist das jetzt schon gewachsen in den 6 Wochen oder nicht, oder ist er am Stand oder nicht, oder wie auch immer. Das heißt, Peter, du bist von heute auf morgen quasi nach Karneval aus deinem alten, normalen Leben komplett rausgeworfen. Ja, das haut dir die Socken weg. Du bist völlig. Also vor 5 Wochen war ich arbeiten. Und jetzt ist alles... Und alles heile Welt und jetzt hast du die Arschkarte. Wie gehst du... Du redest da so salopp drüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tief in dir gar nicht so salopp zugeht. Wie gehst du damit... Das ist auch nicht so salopp, aber ich bin eigentlich ein sehr realistischer Mensch. Ja. Und es gibt nur eins, kämpfen oder Arsch zu. Ja. Und das ist ein Fakt. Und das kannst du halt nicht ändern. Was willst du denn machen? Hast du denn zwischendurch jetzt mal so Phasen gehabt, wo du dachtest, scheiße, warum ich? Das hatte ich mal kurzfristig, weil ich ein Mensch bin, der sein Leben lang für jeden und für jedermann da ist. Mhm. Mein Leben lang von Kindheit an gekämpft habe in meinem ganzen Leben. Mhm. Und eigentlich, sag ich mal, habe ich das nicht verdient, ne? Mhm. Du bist vom Beruf Handwerker, sagst du? Ja, Gebäudereiniger. Gebäudereiniger. Mhm. Jo, seit 41 Jahren. Verheiratet? Geht's nicht mehr. Ich bin dreimal geschieden, ach so, weil ich auch kein einfacher Mensch bin. Ja. Also, ich bin ein sehr sturer Hund. Heute natürlich nicht mehr so. Hast du denn jemanden an deiner Seite, der dir so ein bisschen jetzt auch... Ja, eine super tolle Frau mit Kind. Ich habe jetzt All-Inklusiv-Paket seit einem anderthalb Jahr. Ja. Das heißt, die steht jetzt auch zu dir? Ja, die ist auch nicht ausgezogen, als ich ja sagte, wie es aussieht. Also von daher, da kannst du überhaupt nicht meckern. Die ist auch sehr stark. Mhm. Ist natürlich alles scheiße mit dem Bewusstsein. Ja. Das ist natürlich wert anmaßend. Das sagt dir auch kein Arzt so direkt. So, du hast noch zwei Jahre Nein. Man muss es irgendwie so raushören bei denen, wie die das so einschätzen. Ja, der Witz ist der, die Erfahrung sagt halt, mit der Prognose, wie die im Moment ist, hast du keine 10 mehr, aber 5 oder 6 kannst du haben. Mhm. Ja, ja. So, mir geht's halt jetzt darum, sie und den Kleinen abzusichern, dass ich die noch heiraten kann, dass ich noch 3-4 Jahre habe, dass ich mich um alles noch kümmern kann. Ja. Das ist eigentlich so gesehen mein Ziel. Und mein Ziel ist auch dann, dass ich nicht 41 Jahre umsonst gearbeitet habe, dass die meine Rente kriegt, um einen Grundsubstanz mit dem Jungen zu haben. Ja, verstehe. Und die Scheiße ist natürlich, vor 6 Wochen war noch alles okay, mit ein bisschen scheiß Bauchschmerzen gehst du zum Arzt und dann hast du die Arschkarte. Hast du Angst vor all dem, was jetzt auf dich zukommt? Natürlich, ich war noch nie im Krankenhaus. Ich bin sag ich mal, ein Angstpatient. Das war auch mit der Abnahme. Ich habe jetzt 15 Kilo weg. Wenn ich vorm Spiegel stehe, da kann ich mit der Faust reinhauen. Weil da bin ich mehr ich. Ich habe keine Muckis mehr, ich habe keine Power mehr. Und was mich total krank macht, ist diese gottverfluchte Abhängigkeit. Ja, verstehe. Nichts heben, nichts tragen, nicht recken. Dann permanent diese Scheißschmerzen. Die haben mir da 4-mal am Tag morgen für mich spritzt. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie geht es dir denn zum Beispiel so heute? Ist es dir übel? Hast du Schmerzen? Nee. Ich habe dann phasenweise halt Schmerzen. Und das hatte ich im Krankenhaus auch. Also ich bin von Haus aus ein total hebeliger Mensch. Ich habe auch zu Hause nicht viel gepennt. Aber du musst dir vorstellen, vom 3.3. bis 18.3., bis ich entlassen wurde, maximal in 24 Stunden habe ich 2 Stunden gepennt. Nee, ich habe den da Pfade in den Beton gelaufen. Ne? Und ich habe nach einer 4,5 Stunden Operation montags, Mittwoch bin ich da mit dem Kamillentee-Becher durch die Gegend gelaufen und habe geduscht. Also, Peter, das tut mir sehr, sehr leid, was dir jetzt widerfahren ist. Das ist ein heftiger Schicksalsschlag, so kann man das sagen. Ja, wenn es das wäre, was meinst du, das ist ja die Spitze da dran. Ja, das ist der Anfang vielleicht. Ja, das ist die Spitze. Guck mal, du musst halt mal so sehen. Ich habe vor 3 Jahren war die letzte Scheidung. In 2008 fällt 5 Wochen vor Weihnachten meine Mutter um, ist tot, die reanimieren sie, dann ist sie 4 Wochen im Koma und 2 Wochen auf so einer sterilen Station, hat sich irgendwas eingefügt. Verstehe, so kommt eins zum anderen und jetzt du auch noch. So, dann hat mein Vater Prostatakrebs und alle kommen sie wieder auf die Beine. Dann kriege ich nach 35 Jahren per Einschreiben die Kündigung im Betrieb, red mit meinem jüngeren Bruder darüber, montags abends um 9:30, dienstags morgens sieht er Telefon um 8:30, komm vorbei, dein Bruder liegt tot im Bett. Ach du lieber Gott. So, und Peter, als Sahnehäubchen kommt dann jetzt dieser verfluchte Krebs. Jetzt bist du auch noch dran. Peter, mir läuft die Zeit ein bisschen weg. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, wirklich von ganzem Herzen, dass da nicht nur 2, 3, 4 Jahre rauskommen, sondern noch 20 Jahre. Schön wär's, ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Sei tapfer und zieh's durch. Und ich wünsche dir einfach sehr viel Glück. Vielleicht fügen sich die Dinge ja doch noch. Ja, nicht verkehrt, Viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir, Peter. Ja, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Jo, ciao. Und ich begrüße herzlich die Katharina, die ist 20. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Katharina. Ja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema Jenseits, das war ja gestern. Ja, oh, das hat aber viele über uns bewegt hier, das Jenseits. Ja, ich habe es gestern auch schon mal probiert. Ja. Okay. Und zwar habe ich seit meiner Kindheit eben die Gabe, dass ich Geister sozusagen sehen und fühlen kann. Moment mal, du hast die Gabe, Geister sehen zu können? Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Geister. Also es sind... Was siehst du denn da? Es sind menschliche Konturen, aber wie Schatten eigentlich. Haben die ein Gesicht? Nein. Also ich habe noch kein Gesicht gesehen so genau, weil ich meistens nicht so genau hinschauen möchte. Und wo siehst du die? Meistens begegnet mir das, wenn ich alleine bin oder wenn ich in einem Haus bin, wo ich schon merke, dass ich mich nicht wohlfühle, warum auch immer. Und dann kann es einfach vorkommen, dass es dann passiert, dass ich sie sehe. Beispiel, ich war alleine in meinem Bett. Ja. Es war alles in Ordnung. Ich war, habe versucht einzuschlafen und dann sind 5 Schatten um mein Bett herum gehuscht. Also mehr wie Kinder eigentlich. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich keinerlei Angst. Also absolut nicht. Also das hatte mich auch sehr erstaunt. Geben die Geräusche von sich? Nein, gar nichts. Aber ich hatte mich auf jeden Fall nicht bedroht gefühlt. Und jetzt vor circa 2-3 Monaten war ich zu Besuch bei meinen Eltern mit meinem Freund und durfte im Zimmer von meinem Vater übernachten. Und mein Freund hatte dann schon geschlafen und ich lag da und auf einmal wurde mir schlagartig schlecht. Mir wurde schwindelig, ich habe gezittert am ganzen Körper und habe auf einmal nach vorne geguckt und habe gesehen, dass eine erwachsene Gestalt sozusagen vor mir stand, sich über das Bett gebeugt hatte, immer näher und so eine bedrohliche Ausstrahlung hat, dass ich dann auch angefangen habe zu schreien und meinen Freund geweckt habe, weil ich wirklich gemerkt habe, also der will mir jetzt wirklich was Böses. Und ja. Und dein Freund hat aber niemanden gesehen und nichts wahrgenommen? Der hat niemanden gesehen. Ich habe dann mit meinen Eltern drüber geredet, weil ich mich das vorher nie getraut hatte. Nicht, dass sie mich zurückhalten oder so. Aber dann hat auf einmal mein Vater mir gestanden, dass es ihm genauso geht, dass er das auch manchmal hat. Ach. Und dass meine Großmutter das auch hatte, bei der ich nie wusste, was sie eigentlich hat. Wie oft passiert denn sowas? Es würde wahrscheinlich sonst so, ich schätze mal, einmal die Woche passieren. Aber ich gucke mittlerweile, dass ich den Situationen ausweiche, weil ich große Angst davor habe jedes Mal. Und das hast du, seitdem du Kind bist? Ja, also ich weiß, es hatte angefangen, ich lag als Kind im Bett mit circa 6 Jahren. Und auf einmal hat mir mitten in der Nacht, ich war ganz sicher wach, das weiß ich, hatte mir jemand an meinen Fuß festgehalten. Und da hatte ich auch geschrien und eben seitdem konnte ich auch nur noch an der Wand schlafen, wo absolut keiner mehr an meine Füße drankommt. Dann ging es weiter mit, ich betrete Räume und mir fliegen Sachen und Gegenstände entgegen. Und das hat sich dann eben so weit, dass... Moment, das ist ja dann noch heftiger. Ja. Jetzt auch noch? Ja, also das jetzt zum Glück nicht mehr. Also es flogen dir als Kind Sachen durch den Raum entgegen? Ich habe dann das Zimmer betreten und ich glaube in so 5 Meter weg, ist so ein großes Zimmer. Das ist ja wie Poltergeist. Hast, hast du zu viel Poltergeist geguckt? Nee, absolut nicht. Das habe ich damals gar nicht geschaut. Also das nie. Und dann ist mir mein CD-Rekorder, der nicht leicht war, ist dann 2 Meter von der Wand, wo er stand, ist er mir entgegengeflogen. Und eben, ich wusste mir das auch damals noch nicht so zu erklären. Hast du Angst vor dir selbst? Nein, nicht. Also das absolut nicht. Ich habe einfach nur Angst, eben diese Gestalten eben zu sehen. Weil ich ganz genau weiß, es könnte jederzeit wieder passieren. Es gibt zwar gute, sag ich mal, wie auch gestern eben, es gibt gute Seelen sozusagen und die bösen. Aber das ist immer nur, wenn du allein, also dein Freund war da auch in dem Zimmer. Ja, das aber, ist auch schon, aber also es kann auch sein, wenn du U-Bahn fährst, dann nicht. Wenn du U-Bahn fährst oder in der Stadt bist, wo viele andere Menschen sind, dann nicht. Nein, es ist meistens eben nur in Räumen, in Häusern. Wo ich auch schon merke, dass ich mich nicht wohlfühle. Also in meiner Wohnung jetzt, wo ich lebe, ist es zum Glück noch nie passiert, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass in der Wohnung so etwas passieren kann. Also das habe ich dann schon gefühlt und das war mir auch ganz wichtig. Ist ja immer die Frage, ob das alles nur und ausschließlich in deinem Kopf stattfindet. Ja. Oder ob das wirklich so ist. Das ist natürlich immer die Sache. Die große Frage. Aber eben die Sache, dass mein Vater das eben dann auch hatte und meine Oma auch. Könnte auch nur in deren Köpfen stattfinden. Das könnte natürlich auch, wenn man sowas weiter vererben kann. Vielleicht. Allerdings, wenn die Gegenstände durch die Luft fliegen, da wird es dann schon kritisch. Ja, das hat aber zum Glück eben aufgehört gehabt. Also es war eine ganz schlimme Zeit, wo ich auch gar nicht mehr alleine schlafen konnte. Wirklich auch noch mit 17 Jahren dann irgendwann dauerhaft bei meiner Mutter geschlafen habe. Wie erklärst du das denn für dich? Erklärst du das als eine besondere Gabe, dass du... Eine Feinfühligkeit, würde ich sagen. Meine Mutter hat es so ausgedrückt, dass ich wahrscheinlich sehr sensibel bin und auf manche Sachen reagiere, die andere Menschen vielleicht nicht wahrnehmen. Glaubst du denn, dass das, was du da siehst, dass das Tote sind? Ich denke schon, weil gut, weiß Leben könnte mich auch so besuchen. Könnte ja auch irgendwas anders sein. Ich denke schon, dass es Tote sind, weil ich wüsste nicht, warum sonst irgendjemand in dieser Gestaltform in mein Zimmer kommen sollte. Man weiß es ja nicht. Ich hatte mich halt ein bisschen informiert nach diesen ganzen Sachen und eben, dass es, wie gesagt, anscheinend Geister gibt, die halt einfach nur die Nähe zu Menschen suchen. Und eben vielleicht gibt es einfach auch eine andere Realität, eine uns übergeordnete Realität, die wir eigentlich nicht wahrnehmen können. Ja. Das hat mit Toten und Geistern gar nichts zu tun. Aber vielleicht hast du eine besondere Gabe, dass du doch ein klein bisschen von dieser Realität doch registrieren kannst. Und das wären diese Erscheinungen. Ja, ich habe es jetzt einfach mal Tote oder Geister genannt, weil ich mir selber nicht erklären konnte, was es im Prinzip genau ist. Ja, ja. Weil ich bis jetzt nie die Frage gestellt habe. Ja, ja. Weil es immer besser ist, die nicht anzusprechen. Also, Katharina, ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Okay, schön, dass wir noch haben reden können. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik, Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da, wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Das ist die letzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Ich wünsche euch einen